Jeder kennt ihn, jeder hasst ihn, jeder weiß, wer er ist. Der nette Freund und immer ein Volkspolizist. Ein Volkspolizist!